hat. Was gibt's? Kann er mir nicht den Offizier nachweisen, der gestern noch in diesem Zimmer gewohnt hat? Das dürfte ich leicht können. Was bringt er ihm? Was wir immer bringen, wenn wir nichts bringen, ein Kompliment. Meine Herrschaft hört, dass er durch Sie verdrängt worden. Meine Herrschaft weiß zu leben und ich soll ihn deshalb um Verzeihung bitten. Nun, so bitte er ihn um Verzeihung. Da steht er. Mein Freund, ich habe euren Auftrag schon gehört. Wie heißt eure Herrschaft? Wie sie heißt? Sie lässt sich gnädiges Fräulein heißen. Und ihr Familienname? Danach zu fragen, ist meine Sache nicht. Ich richte mich so ein, dass ich meistenteils alle 6 Wochen eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen. Bravo, Kamerad. Zu dieser bin ich erst vor wenigen Tagen in Dresden gekommen. Sie sucht, glaube ich, hier ihren Bräutigam. Genug, mein Freund, den Namen eurer Herrschaft wollte ich wissen, aber nicht ihre Geheimnisse. Geht nur. Kamerad, das wäre kein Herr für mich.